Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, Frau Doktor. Okay, zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Danach können wir Ihre aktuellen Beschwerden übergehen. Und wie heißen Sie? Ja, ich bin Hans Kovermann. Hans Kovermann. Ja. Okay. Herr Kovermann, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Hans Hans Mhm. Kovermann Kovermann Mandopern. Doppelen. Okay. Ich Ja. verstehe. Und wie alt sind Sie? Ja, ich bin 52, Frau Doktor. 52, okay. Ja. Wann sind Sie genau geboren? Dritte 1973. 73, okay. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,61 Meter. 61. Ja. Und wie viel wiegen Sie? Ja, ungefähr 61 Kilogramm. Einundsechzig, okay. Ja, Frau Doktor, sind Sie Assistenärztin oder Ja, Fachärztin? nein, ich Ich habe würde gerne mit Oberarzt sprechen. Gibt es Möglichkeit? ja, natürlich. Sie sieht sehr jung aus. Haben Sie Erfahrung? Ja, ich habe viel Erfahrung und ich bin nicht sehr jung und ich verstehe Ihren Wunsch, aber ich möchte sagen, ich muss sagen, wenn Sie meine Oberarzt besprechen möchten, müssen Sie eine Stunde oder mehr warten. Aber nachdem unser Erstgespräch, ich werde Ihre Beschwerden meinem Oberarzt besprechen und alle Entscheidungen werden alle Entscheidungen zusammengetroffen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Das ist Okay, Frau Doktor. Ich verstehe. okay, danke schön für diese Informationen und Ihre Verständnis. Ich möchte weitergehen. Okay. Okay, ja. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Frau Suzan Tür. Suzan Tür. Ya. TU TÜ TÜR. R. Ya. Okay. Ja, ich verstehe. Und was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Oder wie können wir Ihnen helfen? Ya, Frau Doktor. Ja, ehrlich zu sagen, habe ich ja, Beinschmerzen. Weinschmerz. Mein Bein, ja, ich fühle mein Bein schmerzhaft und Okay. ich kann nicht gut laufen jetzt. So, ich habe gewartet, aber meine Beschwerden seit 3 Tagen habe ich Beschwerden, aber seit gestern schlimm geworden. Dann möchte ich in der Krankenhaus ja, kommen und besuchen, ja. Okay, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, Herr Kovermann. Können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind Sie krampfartig oder dumpfartig? Oder Sie Hände, işte Hände? Ja, dürükken gibt es ein Drückgefühl in mein recht Bein. Und ja, wie sehend, ich kann sagen auch. Die Hände, Und die Hände. ja. Und wie sind Ihre Schmerzen aufgetreten? Könnten Sie etwas sagen? Ja, plötzlich, ja, vor 3 Tagen, vor 2 Tagen, ich kann sagen, ja, plötzlich begonnen, aber schlimm geworden. Seit gestern schlimm geworden. Ist jetzt ihr Bein gerötet oder geschwollen und überwärmt? Haben Sie gemerkt? Ja, ein bisschen wärmer als andere Bein, ich kann sagen. Und ein bisschen, ja, nicht rot, aber ein bisschen pink, Pink. ja, röter als andere Beine auch. Und ein bisschen dick geworden. Ja, mein Socken hat Druck in mein Bein. Haben Sie jetzt Schmerzen? Ja, habe ich Schmerzen, ja. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichten 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Ja, nicht sehr schlimm, aber 5 oder 6, ja. 5 oder 6. Okay, Ja. strahlende Schmerzen irgendwelche Körperteile aus, zum Beispiel Fuß oder Leistenbereich. Ja, ich habe Schmerzen in der Wade und strahlt Kniekehle und auch Oberschenkel. Okay. Mein Schmerzen strahlt Oberschenkel aus, ja. Denken Sie, es eine bestimmte Auslöser gibt für Ihre Schmerzen? Ja, ich weiß nicht, Frau Doktor. Sind Ihre Schmerzen beim Bewegung oder Belastung oder einige Lagerposition verschlimmert oder verbessert? Ich kann nicht belasten jetzt. Ja, ich muss Okay. immer berühren. Ja, kann ich nicht belasten oder gut laufen. Okay. Ja. Ja, ich verstehe. Könnten Sie Ihre Bein abholen oder legen oder strecken einfach? Ja, wenn ich strecke, das tut weh, aber ich kann nicht auch gut beugen. Wenn ich hochlege, das geht besser, denke ich. Okay, ich verstehe. Haben Sie Fieber auch? Ich fühle mich nicht, Frau Doktor. Ich Okay. fühle mich müde, aber ich Okay. fühle mich nicht fiebrig. Ist Ihnen übel oder haben Sie Erbrechen jemals? Ja, mir ist heute Morgen ein bisschen übel. Ja, habe ich ein bisschen Übelkeit. Haben Sie für Ihre Schmerzen ein Medikament eingenommen? Nein, nein, habe ich nicht eingenommen, Frau Doktor. Okay, waren Sie beim Hausarzt für Ihre Ja, Schmerzen? seit 2 Tagen habe ich Schmerzen, so ich komme sofort, ja, erst einmal. Okay, ist Ihnen schwindelig? Nein, nein. Okay. Haben Sie Nachschweiß? Nein, habe ich nicht. Haben Sie in den letzten 6 Monaten ungewöhnlich ab oder zu genommen? Nein, ich bin immer 60 ungefähr. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, ich schlafe nicht gut, Frau Doktor, aber das ist eine lange Geschichte. Meine Arbeit ist sehr stressig und deswegen schlafe ich nicht gut. Okay, was machen Sie beruflich? Ich bin Manager. Manager. Geschäftsführer, ja, das ist sehr Stressig Frau Doktor. Und ich immer reise Okay. ins Ausland und zurückkommen. Letzte Woche war ich in Brasilien und vor 3 Tagen fliege ich zurück. Ich bin zurückgeflogen und ich bin immer unterwegs. Okay. Wie lange dauert Ihre letzte Flug? Von Brasilien nach Deutschland? Ja. Ja, ungefähr 8 Stunden, denke Stunde. ich. Ja. Okay. Haben Sie früher Beschwerden gehabt? Nein, das ist das erste Mal. Beinschmerzen habe ich erste Mal Okay. gehabt. Ist bei Ihnen eine Gefäßerkrankung bekannt? Gefäßerkrankung. Vor 10 Jahren wurde ich wegen Krampfader operiert. Klarvater, okay. Ja. Das war das komplikationslos? Ja, das war gut. Ja, habe ich kein Problem. Hatte ich kein Problem. Okay. Und haben Sie Husten oder Atemnot? Ja, ich hüste. Ja, Seit wann? hatte. Ja, seit, ich weiß nicht, seit vielleicht 1 Jahr, ich weiß nicht, aber Ja. das Husten ist immer problematisch für mich. Rauchen Sie? Ja, natürlich gerne. Gerne. Wie viel Ja, rauchen? 30 Sigaretten rauche ich pro 30 Tag. Sigaretten pro Tag. Ja. Seit wann rauchen Sie? Ja, seit 20 Leben, ja, vielleicht. 20 Leben, ja, okay. 30 Jahre vielleicht, ja. Okay. Und haben Sie Atemnot? Jetzt? Ja, manchmal, ich habe Probleme mit Atem. Wenn ich besonders steige, mein Atem reicht nicht. Aber das ist auch lange Geschichte. Seit 2 Jahren habe ich Atemnot. Okay, haben Sie eine Brustgefühl? Haben Sie ein Eingefühl oder Brustschmerzen? Manchmal habe ich, ja, manchmal, aber Seit 3 Tagen? jetzt nicht. Ja, Nein, jetzt. jetzt nicht, jetzt nicht, ja. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpen oder Herzklopfen? Nein, nein, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, ich ja am Nacht immer gehe ich zum Klo, zum Wasser lassen einmal und ich habe chronische Verstopfung. Wann war Ihre letzte Stuhl? Das ist chronisch, ja. Gestern hatte ich, aber ein oder zweimal pro Woche habe ich. Ein oder Das zwei ist, Mal. ja, das ist immer problematisch, Verstopfung und Wasserlassen. Ja, viele verschiedene Probleme, Frau Ja. Doktor. Ja, viele chronische Probleme, ja, wissen Sie schon. Aber ja, Sie haben, Sie sind jetzt nicht sehr alt. Ja, danke Frau Doktor, aber ich habe viele Probleme, viele Okay. Krankheiten. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, habe ich Blutdruck seit 15 Jahren Okay. und seit 14. Lebensjahr habe ich Zuckerkrankheit. 14. Lebensjahr. Ja, das war Sehr jung. vielleicht Typ 1 Diabet, man kann nennen. Und mein Herz ist schwach. Mein Kardiologin hat mir gesagt, mein Herz schwach ist. Deswegen manchmal nehme ich regelmäßig nehme ich Medikamente. Herz schwäche auch habe ich. Leider. Welche Medikamente nehmen Sie? Ja, viele. Metoprolol nehme ich 25 Milligramm und ein Wassertablette. Was heißt Thiaktasid? Viele. Thiaktasid 12,5 Milligramm zweimal. 5, okay. Ja, und Insulinpumpe habe ich. Ja, ich nehme immer für Insulinspritz und gegen Verstopfung nehme ich Tropfen. Ja. Kennen die Name diese Tropf? Nein, nein, nein, habe ich, kenne ich nicht. Okay, seit wann haben Sie oder ist bei Ihnen wann Herzschwäche bekannt? Ja, seit zwei oder 3 Jahren. Okay. Ich kann nicht Sport treiben. Ich kann ja das. Ich fühle mich immer müde, Frau Doktor. Deswegen, das ist auch ein Problem für mich. Okay. Nehmen Sie noch etwas? Sie nehmen Metoprolol zweimal täglich oder Ja, einmal? zweimal. Einmal morgen, einmal abends nehme ich. Nehmen Sie Tiak, Tiak, Tiakas, Zweimal. Tiakas. Zweimal auch. Thiaktasid, ja. Tiaktasit. Und Sie benutzen Insulin und Tropfen. Okay, wurden Sie schon mal operiert? Ja, einmal wurde ich operiert wegen Krampfadern vor 10 Jahren in Ja. beiden Beinen hatte Weiter. ich ja, Okay. Operation gehabt. Und gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, leider mein Vater ist an Herzinfarkt gestorben vor 7 Jahren Es tut mir leid. und meine Mutter leider an Zuckerkrankheit auch. Ist Tipp das gene, ist das erblich? Habe ich auch, Frau Doktor. Ist Ja. das erblich oder? Ja, leider Diabetes mellitus ist eine erbliche Krankheit. Aber meine Mutter nimmt nicht Insulin. Ich nehme Insulin. Das Ja. ist erblich oder? Ja, das ist erblich, aber seine Mutter hatte eine Unterschiede. Diabetes mellitus. Das ist eine erwachsene Diabet, erwachsene Zuckerkrankheit. Okay, haben Sie Geschwister? Ja, ich hab eine Schwester, ja, Frau Doktor. Ist sie gesund? Ja, sie ist ganz gesund. Dank sei Gott. Okay, trinken Sie Alkohol Ja, manchmal trinke ich Rotwein. auch? Rotwein. Rotwein ist gesund, gesund, Frau Doktor. Nein, Ja. leider. Ein Glas Rotwein trinke ich jede Woche. Jede Woche. Ja, Herr Kovermann, wissen Sie, Sie haben viele Risikofaktoren für viele Erkrankungen und Alkohol ist ein Risikofaktor. Deshalb kann ich leider nicht sagen, Alkohol ist gesund für Sie. Okay. Okay, Frau Doktor. Und haben Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, nein, niemals. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja. Zwei Kinder habe ich. Sie sind gesund. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeit? Nein, habe ich keine Allergie, keine Allergie. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Herr Kovermann, ich habe meine alle wichtigen Fragen gestellt und möchten Sie etwas hinzufügen, das wissen. Ja, natürlich, Frau Doktor. Ich Fragen. frage mich darauf, was habe ich? Was kann ich haben? Ich habe Angst, natürlich. Mein Ja. Vater, ja, wegen Herzerkrankung gestorben. Und ja, habe ich Angst. Herr Kovermann, ich kann Ihre Angst sehr gut verstehen. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Deshalb jetzt kann ich Ihnen leider noch keine Antwort geben. Um eine eindeutige Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Aber jetzt gibt yes, es gibt keinen Grund für Angst oder Sorge. Unser Team ist sehr qualifiziert und erfahren und wir werden alle nötigen Untersuchungen durchführen. Und ich werde Sie Schritt bei Schritt informieren. Okay, Frau Doktor. Vielen Okay. Dank. Danke. Vielen Dank. Ja. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und einige operative Untersuchungen durchführen. Bitte nehmen Sie sich Platz. Bitte nehmen Sie sich in Wartezimmer. Bitte nehmen Sie in Wartezimmer Platz. Nein. Nehmen Sie Platz, ja. Bitte nehmen Sie Platz in Wartezimmer. Und eine Schwester kümmert sich um sie. Okay. Okay. Neyse, karıştırmış Gut. ben Deniz. Gut. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich, bitteschön. Der Patient heißt Hans Kovermann, ist 42 Jahre alt, 1,61 Meter groß und wiegt 1,60 Kilogramm. Herr Kovermann stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen bestehender zunehmender rechtzeitiger, starker, durukender, zihender, plötzlich aufgetretener, Schmerzen im rechte Bein vor. Der Patient berichtete ihre Schmerzen. Der Patient berichtete, dass ihre Schmerzen nach einer langen Reise aufgetreten sei und ihre und er berichtete und er berichte und er berichtete, dass ihre Bein jetzt und er habe bei ihrer Bein eine Schwellung überwarmt und Welche Fachbegriffe benutzen wir? der Patient habe die Bein des die Bein vom Patient okay. Die Bein vom Patient die Bein habe Kalor, dolar, dolar, kalor, dolar, und, bunlardaki neydi? Kalor, dolar, und, Rubor. rubor, Ja, rubor, okay. rubor, und, der Patient habe Bewegung eingeschränkt mit Beugen oder Strehen, ja, mit Beugen oder Strehen, und in der vegetativen Anamnese ergab heute Morgen und Insomnie. Der Patient habe auch Husten und Dyspnoe, aber diese Beschwerden habe lange Zeit, und ja, der Patient auch klagte über Nokturie und Verstopfung. Und der Patient habe, der Patient leide an, seit, der Patient leide seit 15 Jahren an arterielle Hypertonie, und seit im Alter von 14 Jahren an Diabetes mellitus Typ 2, Vay, o da. Typ 1, entschuldigung, Okay. Typ 1, und seit 3 Jahren an Herzinsuffizienz, und er nehme regelmäßig Metoprolol 25 Milligramm zweimal täglich, Thiaktazid 2,5 Milligramm zweimal täglich, und Insulinpumpe benutzen zweimal täglich ein, und er benutze Insulinpumpe, und er habe Verstopfung, und dagegen Obstipation können wir sagen, ja? ja, Tamam. Obstipation, und er benutze dagegen eine Tropfen, und der Patient würde, der Patient sei vor 10 Jahren. Welche Tropfen benutzt der Patient gegen Obstipation, wissen Sie? Nein, und er habe die Name des Medikamentes Tropfen nicht erinnert. Aber ich kann schauen, ich kann die Medikamente-List schauen, oder Hausarzt kann fragen. Okay. Hat der Patient eine Medikamenteliste dabei? Haben Sie schon gefragt? Ich habe nicht gefragt, aber während der Untersuchung kann ich fragen. Okay, machen Sie weiter, bitte. Okay, und der Patienten sei vor 10 Jahren eine Varikose-Operation durchgeführt werden. Bei der Patient vor 10 Jahren bei der Patient sei vor 10 Jahren eine Varissen Operation durchgeführt werden. Varissen Borden, ja, Operation. okay. Orden. Errahe seitdem Alter von 20 Jahren 30 Zigaretten pro Tag, und er trinke ein Glas Rotwein jede Woche pro Woche, einmal. Ertrinke einmal ein Glas Rotwein provohe. Drogen konsumunda Fahrenheit. Ertreibe keine Sport aufgrund Müdigkeit oder Herzinsuffizienz. Sie sei verheiratet, habe zwei gesunde Kinder. Und arbeite als Manager. Er habe keine bekannten Allergie und er sei vollständig geimpft. Und er habe berichtete, er war vor 3 Tagen in Brasilien. Okay. Und die anamnestischen Angaben deuten am ehesten TVT. und als Was Differenz ist TVT denn? tiefe Venenthrombosen. tiefe Okay. Tiefe Venenthrombosen. Venenthrombose, ja. Thrombose, Welche okay. Symptome sprechen für eine TVT bei diesem Patienten? Okay, Okay. die Vorerkrankungen oder die Erkrankungen Vorgeschichte, Varikosen zum Beispiel und Nikotinkonsum und die Symptome gerötet, geschwollen und überwärmt Bein sprechen für eine tiefe Venenthrombose. Okay. Als differenzielle Diagnosen kommen PAVK und Varikose und ein erysipel in Betracht. Sollten sich die Verdachtsdiagnose oder nennen. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Evet, ja. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich beim Patienten körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und einige Laborparameter bestimmen lassen. Werde ich weitere Untersuchungen durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung beobachte ich die Substanz von Bein und ich beurteile beide Bein. Ich palpiere die peripheral Puls am Bein und ja, okay. Okay, welche Zeichen wissen Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ich meine, beim TVT. Welche Zeichen? Ja, ich weiß nicht. Var mı özel bir isim? Bilmiyorum ki. Ich weiß Okay. nicht. Okay. Ja, also Sie sollen. Hochlagen und der Patient habe Schmerzen im Lastenbereich. Nein, das ist nicht. Okay. Haben Sie schon Peierzeichen oder Meierzeichen oder Hohmannzeichen gehört? Ich habe gehört, aber ich kann nicht erklären diese Sachen mit meinem Deutsch. Meine Sachen, okay. Okay, machen Sie weiter. Laboruntersuchungen würde ich einige Laborparameter wie großes Blutbild, Entzündungsparameter, Nieren- und Leberwerte und einige Elektrolytus und das ist nicht meine das war nicht meine Differentialdiagnosen ama ich möchte die Dimer veranlassen um die Lungenembolie auszuschließen und ja. Also die Dimer-Werte sind auch sehr wichtig bei Ja. TVT, ja? Also Sie haben recht. Sie Ja. sollen diese Werte auf jeden Fall kontrollieren. Genau. Ja, okay, ich möchte auch Gerinnungsparameter veranlassen. Dann ich würde eine Sonografie durchführen. Eine Beinsonografie oder eigentlich ich würde eine Doppler-Sonografie veranlassen, um die meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Dann gegebenenfalls, aber nein. Was genau? Okay, Sie haben schon Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt. Welche Ja. Therapiemöglichkeiten haben wir? Okay, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgenden Therapie vor. Ich würde zuerst beim Patienten stationär aufnehmen, dann allgemein Zustand stabilisieren und ich würde Antikoagulantherapie beginnen mit Heparin zum Beispiel und dann ja Also Bettruhe oder Mobilisierung? in diesem Fall bevorzuge oder ich empfehle Mobilisierung mit Kompression Therapie. Kompressionsstrümpfe, ja, Ja. genau. Okay, gut. Also haben wir auch eine operative Behandlungsmethode bei diesem Patienten? Wenn der Patient habe keine Besserung oder eine schlimmste Fall vorliegen oder ja denken wir eine Operation zu planen. Aber zuerst würde ich ein allgemein chirurgische Konsil anfordern. Allgemeinchirurgie oder andere Abteilung? Okay. Was söylüyorlar burada? Herzgefäße. Also Gefäßchirurg, ja? Ja, Gefäße. Gefäßchirurgie, genau. Okay, also welche Risikofaktoren kennen Sie, Frau Doktor, bei TVT? Der erste Risikofaktor ist lange Reise, Sitzen. Also ich meine generell. Generell, ja, generell Risikofaktoren, nicht für diese Patienten. Okay, einige Nikotinabus und Ja. manchmal eventuell Alte und die lange Zeit sitzen und die einige Vorerkrankungen, zum Beispiel arterielle Hypertonie oder Diabetes mellitus, besonders Typ 1. Und der Patient habe auch in diesem Fall Herzinsuffizienz und erblich Belastung sind Risikofaktoren für TVT. Also Varikosis, ja, Sie haben schon gesagt. Ja. Länger Immobilität, ja, gut. Nikotinabusus, genau. Und weibliches Geschlecht besonders, ne? Das ist wichtig. Hormonersatztherapie zum Beispiel. Ja, Hormon. Ja, Operationen wie TEP, oder? Ja, Totalendoprothese zum Beispiel. Adiposität ist auch sehr wichtig. Genau. Okay. Also, was sind die Unterschiede zwischen TVT und PAVK? TAVT ist eine venöse Erkrankung, aber PAVK eine Schlagader oder eine arterielle Erkrankung. Ja. Es ist Also wichtigste. bei der Inspektion zum Beispiel, was sind die Unterschiede zwischen diesen Ja. Erkrankungen? Okay, das ist eine venöse Erkrankung mit gerötet, überwärmt und überwärmt Symptomen. Aber PAVK ist arterielle Erkrankung mit Symptomen, kalte Bein und nicht Blase und kalte Bein. Ja. Ja. Okay, gut. Also, wir haben schon über alles gesprochen, ich glaube, ne? Also, Labor, körperliche Untersuchung, Operativdiagnostik, Therapie. Ja, es gibt viele Fragen bei diesen Erkrankungen, aber das ist genug, ich glaube. Wir haben nicht weitere Zeit. Meine Prüfung ist beendet. Okay. Mein Chefarzt.